für unsere Völker wollen, dürfen wir hier nicht singen. Nicht laut von unserer Zukunft sprechen und anderen wichtigen Dingen. Doch die Schicht und Familie, aus der du stammst, die ist nicht von Bedeutung. Als Freiheitssoldaten sind wir alle gleich, da zählt nur Mut und Leistung. Führer, Führer, Führer der Vaterländer, wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Führer, Führer der Vaterländer, lohnt es sich, wieder zu sein. Führer, Führer der Vaterländer, wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Führer, Führer der Vaterländer, lohnt es sich, wieder zu sein. Nationalismus, werden wir uns die Zukunft retten. Wenn es uns im Westen besser geht, die Zeichen sind aus Gold und Blenden. Widerstand für neue Werte in freien, starken Händen. Für eine Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für eine Europa der Vaterländer lohnt es sich, wieder zu sein. Für eine Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen. Für Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein.